Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Begonnen hat er als Hofzwerg. Dann wurde er Hofarchitekt. François de Cuvilliés legte eine steile Karriere hin. Er gilt als Großmeister des deutschen Rokoko. Die Münchner Residenz. An einem Wochentag, vormittags, kaum Besucher, dafür Ruhe, um die hohen Räume, die weiten Gänge, das üppige Dekor zu genießen, genauer hinzuschauen. Oder sich reichlich beobachtet zu fühlen von all den Augenpaaren auf den unzähligen Porträts der Ahnengalerie. Vom Boden bis zur Decke ein Wittelsbacher Ahn am anderen. In goldverschnörkelten Prachtrahmen, pompös. Überladen. Es wird noch viel goldener, verspiegelter, lüsterbeleuchteter. Virtuos filigraner, erklärt der Museumsreferent der Residenz München, Christian Quetsch. Dahinter dann dieses Schatzkabinett. Da wird sozusagen der Stil des jungen Cuvilliés so zum ersten Mal dann so in voller Wucht, wenn Sie so wollen, greifbar. François de Cuvilliés, einer der bedeutendsten Rokoko-Baumeister. Bildhauer, Stuckateur, Ornamentschöpfer. Beim Entwurf des Schatzkabinetts steht der junge Cuvilliés ziemlich am Anfang seiner Architektenkarriere am Münchner Hof. Rang Innendekorateur. Und die Aufgabe, die ihm Karl Albrecht von Bayern zugedacht hat, ist weniger grandiose Kunst zu schaffen, denn große Propaganda. Das findet so inzwischen 1730 und 37 statt. Das ist alles im politischen Kontext der Kampagne von Kurbayern praktisch, den Kurfürsten zum Kaiser zu machen. Deswegen gibt es da so eine Phase immenser höfischer Prachtentfaltung, auch also trotz Klammerkassen. Das ist also politisch motivierte Kunst. Und das ist sozusagen der Pfiff, wenn Sie so wollen. Darauf antwortet eben die von Cuvilliés entwickelte Architektur. Genial entwickelte Architektur. Denn die Ahnengalerie ist eigentlich fertig, konzipiert vom Bauamtschef persönlich, Josef Effner. Der hängt einem eher noch gemäßigten Stil an, dem französischen Régence-Stil. Régence will schon Opulenz. Aber in Maßen, eingepasst in die Raumstruktur, begrenzt von Friesen oder Säulen. Alles veraltete Muster. Innendesigner Cuvilliés soll das Schatzkabinett zwar angelehnt an eben die Galerie gestalten, aber merklich moderner. Fließende Formen, Ornamente, die den Raum erobern, Ranken, Reliefs, Spiegel, kleine Figurenanordnungen, die Geschichten erzählen, aus der Historie, aus der Fantasie. Das Schatzkabinett ist damals in erster Linie begehbare Schatzkammer, in der die Wittelsbacher gesammelte Kleinodien ausstellen. Beifall heischend ausstellen. Für erlesene Besucher. Dann war der Gedanke, sie gehen hier durch, sehen erstmal in diesen Ahnenbildnissen, dass die bis auf Karl den Großen zurückgehen, ja, zig gekrönte Häupter in ihren Reihen haben, kommen hier rein, sehen jetzt auch noch, oh, es stimmt, ja, sie haben also das ganze Zeug aus Edelsteinen da gesammelt, ja, und hatten so eine Art Geschichtsinterpretation geliefert bekommen, also Gesandte und so weiter, Diplomaten, also Meinungsmultiplikatoren, die hier praktisch durchgeführt wurden. Der Eindruck vollendeter Gesamtheit bei maximaler Verspieltheit. Das ist das Credo der französischen Rokoko-Koryphäen, bei denen Cuvilliés gelernt hat. Pariser Ateliers sind nicht bayerische Beamtenstuben. Für vollendet in der Gesamtheit halten im kurfürstlichen Bauamt den Cuvilliés die wenigsten. Aus verschiedensten Gründen. Grand im Bauamt. Wie der Cuvilliés schon daherkommt. Er war kein gewachsener Mensch. Aber der hat sehr viel Wert auf Eleganz gelegt, auf Ästhetik. Das zeigt sich nicht nur in seinen Ornamenten, jetzt in der Residenz oder in der Amalienburg, sondern auch in seinem privaten Auftreten. Der Herausgeber des Buches, François de Cuvilliés, Rokoko-Designer am Münchner Hof, Albrecht Vorherr, hat sich intensiv mit den Quellen zu Cuvilliés beschäftigt. Viele sind das nicht. Kein Tagebuch ist erhalten, wenige Briefe. Ich weiß von seinem Nachlass, dass er eine tolle Schnupftabakdose hatte. Die war unglaublich viel wert und das war ganz wichtig für seinen Auftritt auf dem gesellschaftlichen Parkett. Wenn er da kommt mit Schnallenschuhen, silberne Schnallen und ein zimtfarbenes Gewand, ein lilafarbenes Gewand, da war er schon ein bisschen ein Fatzke vielleicht. Der nicht recht passt oder passen will ins bayerische Bauamt. Eher an den Hof, richtig an den Hof. In den ganz engen Zirkel. Seine Aufgabe liegt woanders. Und sein Arbeitsplatz auch. Grant im Bauamt. Wie der Cuvier daherredet. Es war ein Belgier aus Wallonien, aus Soignies geboren. Und der kam Anfang des 18. Jahrhunderts nach München, hat Französisch gesprochen. Und Französisch hat tout le monde gesprochen und vor allem die haute volée. Und auf der Baustelle war das ein bisschen ein Problem. Da waren Italiener, Bayern, Franken, Tiroler. Und da ist er auch im Hofbauamt sicher angeeckt. Und man hat da immer wieder vermutet, dass es eine altbayerische Partei gab, die diesen reingeschmeckten Franzosen nicht so gut leiden konnte. Er ist dann schnell zum Konkurrenten geworden. Einem Konkurrenten, dem man nichts nachsieht. Schon gar nicht seine Vergangenheit. Grant im Bauamt. Da stimmt was nicht, ganz und gar nicht. 1695 in Belgien geboren, oder genauer damals noch in den spanischen Niederlanden, tritt François Cuvier als 10-Jähriger offiziell in den Dienst des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern ein. Der lebt zu dieser Zeit dort im Exil. Max Emanuel nimmt den jungen Mann mit auf Reisen durch Frankreich und schließlich auch, als er 1714 zurückkehrt, nach München. Cuvier ist klein gewachsen. Seine Familie, einfache Leinenweber, seine Familie hatte nicht viel Geld. Ist es Mangelernährung? Sind es die Gene? Jedenfalls bekommt der kleine François den Titel Hofzwerg. Früher hätte man gesagt Hofnarr. Damit ist er abonniert auf Nähe zum Kurfürsten, was ihm viele neiden. Denn Nähe bedeutet Einfluss und Aufmerksamkeit. Im konkreten Fall jede Menge Aufmerksamkeit. François genießt am Hof eine Erziehung, die nicht so weit weg ist von der eines Aristokratensprosses. Sprachen, Geschichte, Politik, Kunst, Musik. Max Emanuel gefällt sein Einfallsreichtum, sein Sinn für Dekor und Gestaltung. Er schickt François in die Lehre zu Oberbaumeister Josef Effner, ins bayerische Hofbauamt. Und als ob das nicht genügt hätte, nach Frankreich. An die Pariser Akademie Royale d'Architecture. Die erste Adresse in Europa. Für ganze 4 Jahre? Er hat ein Stipendium, ein schweineteures Stipendium in Paris gegönnt. 1100 Gulden pro Jahr. Das ist mehr als doppelt so viel wie das Jahresgehalt eines Unterbaumeisters im Hofbauamt. Da stimmt was gravutisch, ganz und gar nicht. Wir gehen davon aus, dass er der Sohn war von Max Emanuel, dass die Mutter eine Abfindung bekommen hat. Da gab es ja regelrechte Tarife, um solche illegitimen Kinder dann auch zu versorgen. Und das war nicht der einzige von Max Emanuel. Der hat sicher ein munteres Völkchen in die Welt gesetzt. Aber den kleinen Cuvier, den hat er gefördert. Grant im Bauamt. Hätt man wieder ein Cuvier. 1725 kommt Cuvier aus Frankreich zurück. Er hat bei den Meistern um Robert Ducotte gelernt. Er sprüht vor Ideen. Rokoko, das Wort ist abgeleitet von Rocaille. Gemeint sind damit muschelförmige Ornamente mit Blattwerk und Ranken, wie sie nunmehr für den Trend in der Innenausstattung stehen. Ab jetzt darf sich Cuvier Hofbaumeister am kurfürstlichen Hof nennen. Sein Gehalt 600 Gulden im Jahr. Und er erhält ein eigenes Gefährt aus dem Hofstall für Reisen zu den kurfürstlichen Schlössern. Josef Effner ist immer noch Oberbaumeister. Mit Johann Gunetzreiner gibt es auch schon einen Unterbaumeister, der aber nur 500 Gulden im Jahr verdient, also 100 weniger als der Neue. Und warum Cuvier bald darauf auch noch eine Erhöhung nachgeschickt bekommt, auf 1000 Gulden im Jahr, und Gunetzreiner nicht? Der Kurfürst würdigt in Ansehung seiner zur gnädigsten Satisfaktion geleisteten Dienste. Außerdem kann Cuvier, so finanziell abgesichert, endlich heiraten. Barbara Blomert, Bankierstochter. Viel Zeit für die Familie hat er nicht. Die beiden bekommen ein Kind nach dem anderen. Cuvier zeichnet, konstruiert, meist von daheim aus. Er hat ein absolutes Homeoffice gehabt. Ja, das war ein großer Raum. Das war kein Salon für gesellschaftliche Anlässe, sondern das war sein Arbeitsbüro, sein Baubüro, sein Architektenbüro. Da stand eine Druckerpresse, dort hat er im Selbstverlag seine Kupferstiche gedruckt. Grant im Bauamt. Wo wäre der Cuvier jetzt wieder? Zu Hause, beim Arbeiten in aller Ruhe. Im Bauamt sieht man Cuvier selten. Materialien bestellen? Inventur machen? Buchhaltung? Nein, Cuvier malt. Bauaufsicht? Bauabnahme? Nein, Cuvier vertraut seinen Leuten. Also, ich glaube, das Können, das hat er als selbstverständlich vorausgesetzt. Und da waren in Bayern ja auch perfekte Voraussetzungen da. Die einzelnen Kunsthandwerker, ob das jetzt Bildschnitzer waren oder Stuckateure, um die wichtigsten zu nennen, die hatten die Rocaille, die hatten den modernen Geschmack der Zeit voll drauf. Die waren so erfolgreich auch und so schöpferisch wie kaum andere Leute in ganz Europa. Anders als mit den hohen Herren im Bauamt versteht sich Cuvier mit diesen Ausnahmekünstlern bestens. Die Projekte werden mehr und mehr. 1726 stirbt Kurfürst Max Emanuel. Dessen Sohn Karl Albrecht besteigt den bayerischen Thron, der ihm nicht genügt. Karl Albrecht will die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Er ist politisch ambitioniert. Auch baulich bereitet sich Karl Albrecht bereits aufs Kaisersein vor. Cuvier ist der Architekt seiner Wahl für Prestigeobjekte wie die Amalienburg im Nymphenburger Schlosspark oder das Palais Hollenstein. Dafür wird er mal eben befördert, auf die gleiche Stufe wie Bauamtschef Effner. Auch der Mammutauftrag geht an Cuvier, die Münchner Residenz kaiserlich umzubauen. Keine leichte Aufgabe. Fast 500 Jahre durchgängig bewohnt, immer Regierungssitz einer bedeutenden Dynastie, ist schon so viel an Bausubstanz vorhanden, so viel Pracht unterschiedlichster Epochen entfaltet. Außerdem ist Bayern pleite. Und außerdem liegt die Residenz mitten in der Stadt, damit Anbauten unmöglich. Cuvier macht was draus. Rokoko, der Eindruck vollendeter Gesamtheit. Bei maximaler Verspieltheit. Also das ist jetzt praktisch dieses Appartement. Jetzt sehen Sie also eben diese Freiheit der Formen, die jetzt also in einer unglaublichen Formfantasie eben auch Fantastik sich da entwickeln. Und ich meine, das sind jetzt nicht viele Quadratzentimeter mehr frei. Und trotzdem würde man jetzt nicht sagen, das ist jetzt restlos überladen oder erdrückt einen. Ne? Das ist eben die Kunst. Erklärt Museumsreferent Christian Quetsch. Im Absolutismus ist das Appartement als Wohnung des Fürsten Repräsentationsraum. Wenn man so will, das Herz des Staates. In dem pompösen rotsamtenen Bett mit dem überbordenden goldgefassten Himmel hat nie jemand geschlafen. Alles Konzept, Repräsentation. Idee geklaut vom Versailler Hof. Ludwig XIV. Empfängt beim rituellen Aufstehen und zu Bett gehen. Reliefs, Stuck, Wandverkleidung, Mobiliar. Die sogenannten reichen Zimmer der Residenz gestaltet Cuvier als Steigerung. Vom Vorzimmer des Vorzimmers, in dem die weniger Wichtigen stehend auf ihre Audienz zu warten haben, zum Wartezimmer mit Sitzgelegenheit, ins Audienzzimmer und dann in das Arbeitszimmer, schließlich ins Schlafzimmer des Kurfürsten mit Paradebett. Da waren ständig Leute drin und wenn der sich zurückziehen wollte, musste er in die sogenannten Kabinette gehen. Und die Kabinette sind eigentlich, obwohl die viel kleiner sind, sind also nochmal gesteigert. Ja, da ist auf diese wenigen Quadratmeter alles, was möglich ist, dann also reingestopft an Geschmack und Erlesenheit und Ausstattungsprunk. Woran es hingegen fehlt, beklagen Stimmen im Bauamt, ordentliche Rechnungen, Bilanzen, überhaupt irgendeine Art handfester Dokumentation. Cuvier ist Künstler. Angestellter Künstler. Oberbaumeister Effner ist über ihm, auch andere in der Hierarchie. Nominell vielleicht. Kurfürst Karl Albrecht betont immer wieder, dass Cuvier Effner gleichgestellt sei. Was resultiert aus so einer Lösung? Ein fortwährendes Kompetenzgerangel. Dauergrant im Bauamt, der Cuvier. Es ist nicht so, dass der Zank im Bauamt Cuvier kalt lässt. Auch können nicht alle Vorbehalte gegen ihn begründet gewesen sein. Die Tochter eines Kollegen zum Beispiel schreibt nach einer Begegnung an ihren Vater: Herr Cuvier ist, wie du weißt, sehr klein, aber gut gebaut. Weder schön noch hässlich, aber sehr mager. Er redet nicht viel, aber was er sagt, ist gut gesprochen. Sein Wissen kann ich nicht beurteilen, aber es scheint mir nicht, als ob er prahle. Ich finde sein Wesen sehr sanft und gesetzt. Die maßvolle Art seines Auftretens könnte an seinem Alter liegen. Der Brief stammt von 1749, Cuvier ist 53 und vielleicht nicht mehr ganz so geckenhaft im Auftreten wie in jüngeren Jahren. Womöglich hat er sich einfach abgefunden mit seiner Position. Er ist bei Hofe, aber richtig dazugehören zu den Durchlauchten wird er nie. Gewünscht hatte er sich das lange. Über einen geneigten Wittelsbacher organisiert er sich den Titel eines Truchses, eines gehobenen Kammerdieners, und schreibt sich fortan de Cuvier, wobei damit weder Vermögen noch sozialer Aufstieg verbunden sind. Bauamtgrant. Schau, da de Cuvier. Dem der nachfolgende Kurfürst Maximilian III. Joseph schon die nächste große Aufgabe überantwortet. Jetzt können wir mal ins Theater angucken. Das Hoftheater sitzt also der Reife, der alte Cuvier. Museumsreferent Christian Quetsch führt durch eine schmale Tür in eine der engen Logen auf dem dritten Rang. Und er jetzt über der Kurfürstenloge, sind sozusagen also ein Rang über dem Hauptrang. Dem Hauptrang, in dem also der Herrscher und ihm zu Seiten die wichtigsten Mitglieder des Hofstaats saß. Und deswegen ist dieser Rang der, der am opulentesten ausgestattet ist. Und ganz oben, wo dann also der, ich sag mal, der Stadtadel, so die zweite Klasse saß, da sieht man es dann eben, ist es dann entsprechend schlichter. Das Hoftheater, exakter Hofopernhaus, ist mal wieder Prestigeobjekt, Konzeptkunst. Diesmal allerdings unter etwas anderen Vorzeichen. Die Kaiserkandidatur der Wittelsbacher war zwar erfolgreich gewesen, hatte aber politisch-militärisch ins Debakel geführt. Bayern ist komplett am Boden. Renommee weg, Geld auch. Der Sohn dieses Kaiserkurfürsten, Max III. Joseph, der musste sparen. Also sind dann in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und relativ früh, dessen Regentschaft, haben die es aber geschafft, eben den größeren Teil der Residenz in Schutt und Asche zu legen. Und dabei ist auch das provisorische Hoftheater in Flammen aufgegangen. Und es ist eben bezeichnend, dass der eben trotzdem, der sparen musste und so weiter, also immediat mordes, also als Möglichkeit genommen hat, ein Hofopernhaus, ein neues, errichten zu lassen, mit entsprechenden Unkosten. Max III. Joseph wünscht sich ein Rokoko-Kleinod. Ranken, Reliefs, Figuren, Palmen, Gold und mittendrin, wild umwölkt von Prunk und Pracht und Zierde, die Ehrenloge des Kurfürsten. Das ist ja wie in einem Gemälde, ne? Der saß dann da praktisch drin mit Schärpe und Ordensband und über ihm Blasen, also diese Ruhmesgöttinnen. Und das Wappen des Hauses prangt also über ihm und diese Ehrenpalmen wölken über seinem Haupt. Das muss Effekt gemacht haben. Einen Effekt, den Cuvier geplant hat, aber nicht live gesehen. Zu den Veranstaltungen im Theater ist er nicht geladen. Überhaupt ist er auf einmal nicht mehr sehr gefragt. Womöglich braucht er einfach eine Auszeit. Ein Kind ist kurz nach der Geburt gestorben, seine Frau Barbara überlebt das Wochenbett nicht. Mit seinem ältesten Sohn François fährt Cuvier nach Paris. Gemeinsam arbeiten sie an einer groß angelegten Sammlung von Kupferstichen. Gebäude, Gartenanlagen, Dekors. Der Sohn ist gut, aber nicht virtuos. Vielleicht bekommt er nur keine Chance. Denn augenscheinlich hat sich das Blatt gewendet. Für Sohn und Vater. Einen gravierenden privaten Vorfall muss es gegeben haben zwischen Cuvier, dem einstigen Protégé, und dem Kurfürsten, vermuten Historiker. Die Kollegen im Bauamt nutzen die Gunst der Stunde für Retourkutschen. Paradebeispiel: Nach der Paris-Reise mit dem Vater sucht Sohn Cuvier um eine Anstellung an als Unterbaumeister beim Münchner Hofbauamt. Ausbilder sei sein Vater gewesen, schreibt er in der Bewerbung. Dessen Werke bei einer kunstverständigen Welt jederzeitigen Beifall gewinnen würden. Das Bauamt lehnt die Bewerbung ab. Der Sohn verfüge nach einer solchen Ausbildung sicher nicht über das notwendige Wissen in Bauökonomie, Prüfung von Kostenvoranschlägen, Materialeinkauf. Überdies sei von den Meriten Cuvier Seniors außer einem verkünstelten Opernhausgebäudes nichts bekannt. Fortan verlegen sich Vater und Sohn auf die intensive Zusammenarbeit am Stichwerk. Über 50 Bücher entstehen zur Innenausstattung von Räumen, zur Gestaltung von Wandpaneelen, Zimmerdecken oder zur Möblierung. Vater Cuvier rückt in der Gunst des Kurfürsten wieder auf. Schließlich übernimmt er tatsächlich die oberste und unangefochtene Leitung des Bayerischen Hofbauamtes. Trotzdem, er will nicht verwalten, er will gestalten. Grant im Bauamt. Wo ist der Cuvier wieder? Er zeichnet in seinem Atelier daheim. 63 Jahre ist er alt, als Cuvier nach kurzer Krankheit stirbt. Von den 17 Kindern aus 2 Ehen werden 3 überleben. Nummer 3 ist bei seinem Tod noch gar nicht auf der Welt. Das hindert die Nachlassverwalter und die Kollegen vom Bauamt nicht daran, unverzüglich bei der hochschwangeren Witwe vorstellig zu werden. Sie beschlagnahmen Pläne und Skizzen zu Haupt- und Nebenresidenzen, nehmen das gelagerte Material für die Vergolder mit. Und sie finden jede Menge offene Rechnungen, eine krude Buchführung, lästiger Zettelkram, um den sich die vom Bauamt jetzt kümmern dürfen. Am Abend des 16. April 1768 wird François de Cuvier auf dem Münchner Salvatorfriedhof begraben, bei flackernden Windlichtern, mit Prozession und Posaunenklang. Pomp und Glanz sind dem Mitglied einer Adelsfamilie würdig. War er doch der uneheliche Sohn von Kurfürst Max Emanuel, der ihn so sehr förderte? Was dafür spricht, es gibt kein Porträt von Cuvier. Er könnte dem Vater zu ähnlich gewesen sein. Versteckte Darstellungen gibt es womöglich schon, hat Architekt Hermann Neumann von der Bayerischen Schlösserverwaltung herausgefunden. Kleine Marotten, Narrenzepter tauchen an prominenten Stellen in seinen Dekors auf, über dem kurfürstlichen Ehebett, als Dekoration über dem Leibstuhl der Kurfürstin, Narrenzepter, deren Köpfchen vergleichbare Gesichtszüge tragen. Cuviers Gesichtszüge wohl. Er hat die große Nase, er hat den kleinen Abstand zwischen Oberlippe und Nase, er hat einen sehr wulstigen, großen Mund, er hat sehr große Augen. Was er nicht hat, das ist die habsburgische Unterlippe. Und was er auch nicht hat, das ist ein sehr hoher Haaransatz. Aber ansonsten kann man sehr wohl eine Familienverwandtschaft feststellen. Was dagegen sicher ist, François de Cuvier war einer der bedeutendsten Rokoko-Künstler seiner Zeit. Cuvier hat das Rokoko zu einer ganz fulminanten, aufregenden, quasi erotischen, überbordenden Kunst über die reine Architektur hinausgeführt. Übrigens, indem er gar nicht so oft im Bauamtsbüro war, sondern daheim saß und zeichnete. Da de Cuvier wieder. Sie hörten François de Cuvier, Rokoko-Virtuose im Hofbauamt, von Susi Weichselbaumer. Regie Susi Weichselbaumer. Technik Ursula Kirstein. Es sprachen Ruth Geiersberger und Caroline Ebner. Ein Podcast von Radio Wissen.